Von den Wohltaten, 5. Buch, 17-19. 17. Der Tag würde nicht hinreichen, wenn ich die Leute alle aufzählen wollte, die ihren Undank bis zum Verderben des Vaterlandes trieben. Nicht minder endlos wäre das Geschäft, wenn ich mich darauf einlassen wollte, durchzugehen, wie undankbar der Staat gegen die Edelsten war und die sich ihm ganz aufopferten und wie er nicht minder oft frevelte, als gegen ihn gefrevelt ward. Einen Camillus hat er ins Exil geschickt, einen Scipio hat er wegziehen lassen, in Verbannung lebte, nach den catilinarischen Geschichten Cicero, dessen Haus man zerstört, dessen Güter man weggenommen und gegen den man so verfuhr, wie Catilina als Sieger gegen ihn verfahren wäre. Der Lohn für Rutilius Unschuld war, daß er in Asien in Verborgenheit lebte. Dem Cato versagte das römische Volk die Prätur, beharrlich versagte es ihm das Konsulat. Undankbar sind wir insgemein, frage jeder sich selbst. Es wird keiner sein, der sich nicht über einen Undankbaren zu beschweren hätte. Es wäre aber nicht möglich, dass sich alle beschwereten, wenn man sich nicht über alle zu beschweren hätte. Folglich sind alle undankbar. Und ist das alles? Sind nicht auch alle leidenschaftlich und alle bösartig und alle furchtsam, zumal die man für verwegen hält? Sage noch weiter, ehrgeizig sind alle, und allen fehlt es an Liebe. Doch zürne nicht, verzeihe ihnen, sie sind alle nicht recht bei sich selbst. Ich will nicht nur ins Allgemeine reden, bestimmt gesprochen, sieh nur, wie undankbar die Jugend ist. Wo ist einer, mag er auch keinen Frevel auf sich haben, der nicht seinem Vater den Tod wünscht, und mag er auch Maß halten, nicht darauf wartet, und, wenn er auch ein recht guter Sohn ist, nicht daran denkt. Wie wenige sind, die mit banger Sorge an den Tod der trefflichsten Gattin denken, wenn sie ihr auch nicht die Tage zählen. Wo ist, ich bitte euch, wo ist ein Angeschuldigter, den man verteidigt hat, der an die große Wohltat über die nächsten Vorfälle hinaus noch gedächte? Darüber ist man wohl im Reinen. Wer endet sein Leben ohne Klage? Wer hat den Mut, am letzten der Tage zu sagen, nun denn, ich habe gelebt und die Bahn des Geschickes vollendet. Wer geht nicht mit Weigern, wer nicht mit Seufzen dahin? Das aber eben ist Undank, wenn man nicht zufrieden ist mit der Vergangenheit. Der Tage wird immer eine kleine Zahl sein, wenn du sie zählst. Bedenke, dass das höchste Gut nicht in der Zeit liegt, sei ihrer, so wenig oder so viel, nimm Vorlieb. Würde dir auch der Tag des Todes weit hinausgeschoben, das legt kein Gewicht in die Waagschale deines Glücks, weil durch die längere Dauer ein Leben nicht glücklicher wird, nur länger. Wie viel besser ist's, dankbar für genossene Lust, nicht anderer Jahre zu berechnen, sondern die eigenen nach Gebühr zu würdigen und als Gewinn hinzunehmen. So viel hat die Gottheit geeignet für mich gefunden, daran ist mir genug. Sie hätte mir mehr geben können, allein auch das ist Gnadengeschenk. Lass uns dankbar sein gegen die Götter, dankbar gegen Menschen, dankbar gegen die, so etwas an uns getan haben, dankbar auch gegen solche, die für die unsrigen etwas taten. 18. Ei, da machst du mich ja, entgegnet man, ins Unendliche verbindlich, wenn du sagst, auch für die unsrigen. Setze doch eine Grenze, wer dem Sohne eine Wohltat erweist, der tut sie, wie du meinst, auch dem Vater. Da frag ich zuvörderst, wo hat das einen Anfang und ein Ende? Sodann muß ich euch bitten, mir zu bestimmen, wenn damit auch dem Vater eine Wohltat erwiesen wird, geht sie etwa auch den Bruder an, auch den Oheim, auch den Großvater, auch die Gattin und den Schwiegervater. Sag mir doch, wo darf ich denn aufhören, wie weit muß ich der Reihe von Personen nachgehen? Wenn ich deinen Acker baue, so werde ich wohl dir eine Wohltat erwiesen haben. Wenn ich dein brennendes Haus lösche oder es stütze, dass es nicht einstürzt, erweise ich nicht dir dadurch eine Wohltat? Wenn ich einen deiner Sklaven rette, so sehe ich dich als meinen Schuldner an. Wenn ich deinen Sohn rette, ist das nicht dir von mir eine Wohltat erwiesen? 19. Du führst Beispiele an, die nicht zusammenpassen, denn wer meinen Acker baut, tut nicht dem Acker Gutes, sondern mir. Und wer mein Haus stützt, dass es nicht einfällt, leistet mir einen Dienst. Das Haus selbst ist ja ohne Empfindung. Mich hat er zum Schuldner, sonst hätte er keinen. Auch wer meinen Acker baut, will sich nicht um diesen, sondern um mich verdient machen. Das Nämliche gilt in Beziehung auf den Sklaven. Er ist mein Eigentum, mir wird er gerettet, folglich bin ich an seiner Stelle verbunden. Ein Sohn freilich ist für sich selbst einer Wohltat empfänglich, darum ist's er, der sie empfängt. Ich bin erfreut durch diese Wohltat, sie geht mich an, verbindlich bin ich nicht dafür. Sage mir doch einmal, du, der du nicht verbindlich zu sein glaubst, ist des Sohnes Gesundheit und Glück und Vermögen eine Angelegenheit des Vaters? Wird er glücklicher sein, wenn ihm der Sohn bei Leben und Wohlsein erhalten wird, und unglücklicher, wenn er ihn verliert? Wie also? Wenn er durch mich glücklicher wird und herausgerissen aus der Gefahr, höchst unglücklich zu werden, empfängt er dann nicht eine Wohltat? Nein, sagst du. Es wird wohl manches andern erwiesen, aber es kommt auch uns zugut. Indessen ist doch der, dem es erwiesen wird, der eigentliche Schuldner. So wie man eine Geldsumme an den fordert, dem sie geliehen ward, wenn sie schon auf irgendeine Weise mir zugute gekommen ist. Es gibt keine Wohltat, deren Vorteil nicht auch die Nächsten, manchmal wohl auch Entferntere berührte. Es handelt sich nicht darum, wohin eine Wohltat von dem Empfänger verwendet, sondern für wen sie ursprünglich bestimmt ward. Deine Ansprüche gehen auf den Schuldner selbst und auf seine Person. Nun, ich bitte dich, sagst du denn nicht, du hast mir meinen Sohn geschenkt, wäre der verloren gewesen, so hätte ich nicht mehr leben können. Bist du also nicht verpflichtet für sein Leben, da du das Seinige dem Deinigen vorziehst? Fällst du doch, wenn ich deinen Sohn gerettet habe, auf die Knie vor mir nieder und betest zu den Göttern, als wärest du selbst gerettet worden. Du brichst in die Worte aus, das ist gleich viel, ob du, was mein ist, gerettet hast oder mich. Du hast zwei gerettet, ja, mich mehr. Warum sprichst du doch so, wenn die Wohltat nicht dir erwiesen ist? Darum, weil ich, wenn mein Sohn Geld geborgt hat, den Gläubiger auch bezahlen werde, ohne dass ich mich dadurch zum Schuldner bekenne. Darum, weil ich, wenn mein Sohn auf einem Ehebruch ertappt worden ist, mich schämen werde, ohne deshalb selbst der Ehebrecher zu sein. Ich erkläre mich dir verbunden für meinen Sohn, nicht als ob ich's wäre, sondern weil ich mich dir als einen freiwilligen Schuldner darbieten will. Es ist mir aber dadurch, dass er mir unverletzt erhalten ward, das höchste Vergnügen, der größte Nutzen zugekommen, und ich bin der so schweren Wunde der Kinderlosigkeit entgangen. Es frägt sich nun nicht, ob du mir Nutzen geleistet, sondern ob du mir eine Wohltat gegeben hast. Nutzen leisten kann mir ja auch ein Tier, ein Stein, eine Pflanze, doch erweisen sie mir deshalb nicht eine Wohltat, die kann nur von einem erwiesen werden, der den Willen dazu hat. Du aber willst nicht dem Vater Gutes tun, sondern dem Sohne. Bisweilen ist's auch der Fall, dass du den Vater nicht einmal kennst. Willst du daher fragen, ich habe also dem Vater keine Wohltat erwiesen, indem ich seinen Sohn rettete? So denke dir doch das Gegenteil. Habe ich denn dem Vater eine Wohltat erwiesen, den ich nicht gekannt, an den ich nicht gedacht habe? Ja, kann es nicht sogar einmal der Fall sein, dass du den Vater hassest, den Sohn aber rettest? Wirst du es denn wohl dafür ansehen, du habest dem eine Wohltat erzeigt, dessen entschiedener Feind du damals gerade warest, da du dies tatest? Doch um das dialektische Wortgezänke fahren zu lassen, will ich einmal als Rechtsgelehrter den Ausspruch tun, es kommt auf die Gesinnung des Gebers an. Eine Wohltat hat man demjenigen erzeigt, dem man sie zugedacht hatte. So zum Beispiel, wenn man etwas dem Vater zu Ehren getan hat, so hat der Vater die Wohltat empfangen. Aber für eine dem Sohn erwiesene Wohltat ist der Vater nicht verbindlich, wenn er schon Genuss davon hat. Übrigens, wenn er Gelegenheit hat, so wird er wohl auch selbst etwas dafür tun wollen. Nicht als läge ihm eine bindende Pflicht ab, zu bezahlen, sondern nur ein Anknüpfungspunkt. Zurückverlangen darf man vom Vater die Wohltat nicht. Tut er etwas dafür aus gutem Willen, so ist das eine Handlung der Gerechtigkeit, nicht der Dankbarkeit. denn das ginge ins Unendliche, da würde ich, wenn ich dem Vater eine Wohltat erzeige, sie auch der Mutter erzeigt haben und dem Großvater und dem Oheim und den Kindern und den Verschwägerten und den Freunden und den Sklaven und dem Vaterlande. Wo würde denn da die Wohltat einmal den Punkt des Stillstandes finden? Da fallen mir die Kettenschlüsse ein, mit denen man nicht fertig wird, wo es so schwer hält, Maß und Ziel zu finden, weil so nach und nach eins um das andere dazuschleicht und dies dazuschleichen gar nicht aufhören will. Man pflegt den Fall zu setzen, zwei Brüder sind miteinander uneinig, rette ich den einen, so ist die Frage, ob ich dem andern eine Wohltat erweise, dem es gar nicht einmal lieb sein wird, dass der verhaßte Bruder nicht zugrunde ging. Offenbar ist es Wohltat, wenn ich einem selbst gegen seinen Willen einen Dienst leiste, so wie mir derjenige keine Wohltat erwiesen hat, der mir nützte, ohne es zu wollen.